Hört ihr Trollen auf Straßen und Gassen? Seht ihr die Wände, die schon verfassen? Hört ihr die Gelder, den sehr reinen Ton? Revolution! Revolution! Und wir rechnen zum Himmel die Hand. Und es gilt als ein Sturm, und das Land und der Streit. Wir tragen Hunger und Schmerzen. Die Hämmer nicht unterstrichen. Wir tragen die Hämmer Herzen im Glauben an Deutschland mit. Wir tragen die Hämmer Herzen im Glauben an Deutschland mit. Hier unser Leiter, hier unser Leben, alles für Deutschland zu Opfer zu geben. Freiheit und Ehre. Revolution! Revolution! Und wir recken zum Himmel die Hand. Und es gilt als ein Schwur das Land. Und es schreit, wir tragen Hunger und Schmerzen. Die Hände nicht unterstrichen. Wir tragen die Hände und Herzen. Den Glauben an Deutschland mit. Wir tragen die Hände. Die Mauern, die Ketten zerspringen. Brüder, wir werden die Freiheit erringen. Ferner erleuchtet der Morgen und schon. Revolution! Revolution! Und wir rechnen zum Himmel die Hand. Und es gilt als ein Schwur und das Land und ein Schweig. Wir tragen Hunger und Schmerzen. Die Himmel nicht unterschritt. Wir tragen die Welt.